Der Reisende aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Reisende. Ein Wanderer bat den Gott der Götter, den Zeus bei ungestümem Wetter, um stille Luft und Sonnenschein. Umsonst! Zeus lässt sich nicht bewegen. Der Himmel stürmt mit Wind und Regen, denn stürmisch soll es heute sein. Der Wanderer setzt mit bitterer Klage, dass Zeus mit Fleiß die Menschen plage, die saure Reise mühsam fort. So oft ein neuer Sturmwind wütet und schnell im Still zu stehen gebietet, so oft ertönt ein Lästerwort. Ein naher Wald soll ihn beschirmen. Er eilt, dem Regen und den Stürmen in diesem Holze zu entgehen. Doch eh der Wald ihn aufgenommen, so sieht er einen Räuber kommen und bleibt vor Furcht im Regen stehen. Der Räuber greift nach seinem Bogen, den schon die Nässe schlaff gezogen. Er zielt und fasst den Pilger wohl. Doch Wind und Regen sind zuwider. Der Pfeil fällt matt vor dem danieder, dem er das Herz durchbohren soll. O Tor! Lässt Zeus sich zornig hören, wird dich der nahe Pfeil nun lehren? Ob ich dem Sturm zu viel erlaubt? Hätt ich dir Sonnenschein gegeben, so hätte dir der Pfeil das Leben, das dir der Sturm erhielt, geraubt. Ende von Der Reisende. Aufgenommen von Viktoria Astaller.